Thema: Online-Banking und Post. Äußern Sie sich über die folgenden Bilder und nehmen Sie dabei Stellung zum genannten Thema. Gehen Sie dabei auf die folgenden Punkte ein. Welche Situation ist hier dargestellt? Welches Problem wird angesprochen? Was denken Sie über das geschilderte Problem? Für Ihren Vortrag haben Sie ca. 5 Minuten Zeit. Muster. Ich finde, Online-Banking ist eine praktische Möglichkeit für die Bankkunden, ihre Bankgeschäfte von zu Hause aus durchzuführen. Die meisten Banken bieten ihren Kunden diesen Service an. Als meine Eltern vor 2 Jahren ein Sparkonto für mich eröffnet haben, haben sie einen Antrag auf Online-Banking bei der Bank gestellt. Um das System benutzen zu können, brauche ich nur einen Zugang zum Internet, einen PC oder mein Smartphone. Ich bekomme mein Taschengeld monatlich überwiesen und ich sollte meine Telefonrechnung selbst bezahlen. Daher kam die Idee mit dem Online-Banking. Ich habe die notwendigen Zugangsdaten wie eine Kontonummer und den dazugehörigen PIN-Code erhalten. Die Anwendung des Internet-Bankings ist sehr einfach und benutzerfreundlich. Bei jeder Überweisung schickt mir die Bank einen Code per SMS zu. Dieser Code dient als elektronische Unterschrift und ist nötig, um einen Missbrauch zu vermeiden. Zu den Vorteilen des Internetbankings gehört vor allem, dass ich dadurch viel Zeit ersparen kann. Der oft lässige Weg zur nächsten Postfiliale fällt weg. Die App der Bank ist kostenlos herunterzuladen und ich kann jederzeit meinen Kontostand übers Handy überprüfen und bin nicht an Banköffnungszeiten gebunden. Die Sicherheit steht beim Online-Banking natürlich an oberster Stelle. Trotzdem vertrauen immer noch viele, besonders Ältere, dem Online-Banking nicht. Außerdem können Bankkunden keine Beratung zu ihren Geldangelegenheiten bekommen. Und Benutzer müssen ganz vorsichtig sein, dass ihre Bankkarte nicht gestohlen wird, denn in diesem Fall kann die Bank nichts tun. Kommt es zum Verlust der Bankkarte, muss der Bankkunde sie telefonisch sperren lassen und eine neue Bankkarte beantragen. Ich benutze meine Bankkarte auch beim täglichen Einkauf oder wenn wir ins Kino gehen und ich die Kinokarten online kaufen will. Praktisch ist sie auch beim Bestellen des Abendessens. Ich muss bloß aufpassen, dass ich mein Konto nicht überziehe. Die Post ist eine sehr alte Institution in Ungarn. Sogar im kleinsten Dorf ist ein Postamt zu finden. Das Niveau der Postdienstleistungen ist sehr hoch, auch wenn man beim Betreten einer kleineren Filiale auf dem Land das Gefühl hat, dass die Zeit stehen geblieben ist. Auch hier sind Einzahlungen am Schalter möglich und der größte Teil der Bevölkerung zahlt die Wohnnebenkosten immer noch per Scheck ein und nicht per Banküberweisung. Deswegen überrascht es nicht, dass man auf dem Postamt immer Schlange stehen muss. Ein noch größeres Gedränge gibt es bei staatlichen Abgabeterminen, zum Beispiel Anmeldung für Hochschulen und Universitäten und so weiter. Die Post bietet natürlich weitere klassische Services an. Alles zum Versenden, Verpackungsmaterial, Einschreiben, Frankieren der Briefe, Briefmarken, Kopier- und Faxmöglichkeiten, Geldwechsel, Einlösen von geschädigten Banknoten und so weiter. Einen Brief abschicken kann man ganz einfach. Man muss den adressierten Umschlag am Schalter abgeben und der Sachbearbeiter wird nach der Adresse und dem Gewicht den Tarif bestimmen.